mein Herz in zärtlichem Empfinden, so ihm 4000 Lust erweckt, kann sich fast nicht in sein Vergnügen finden. Da ihm die Hoffnung immer mehr entdeckt, es steiget wie ein helles Licht der Andacht Glut in Gottes Heiligtum, wie wohl der teuren Lehrer Ruhm ist sein Polar, dahin als ein Magnet seine Wünschen, sein Verlangen.